Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast UFO. Wir haben beide Sonnenhals, wir haben keinen Bock mehr, es ist, alles funktioniert nicht so richtig, die Technik und so. Ey, wir wurden von amerikanischen Choreografen aus unserem Aufnahmeraum geschmissen, Sind jetzt hier nebenan in der Maske. Wir sind reingelaufen, sie haben so gesagt, und geh wieder raus. In 5, 6, 7, 8. Und raus. Technische Probleme konstant, es kann jederzeit abbrechen. Wir haben wirklich, wir nagen auf dem Hungertuch momentan an technischer Front. Es ist schrecklich. Wir entwickeln uns auch zurück. Du bist müde, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe jetzt gerade so Vitamin C-Dings eingeworfen, weil ich gehört habe, dass Vitamin C gut ist. Warum ist Vitamin C gut? Und warum heißt es dann Vitamin C, wenn es das beste Vitamin ist? Ich weiß. Nenn es doch Vitamin 1. So, nennt das in der Reihenfolge, wie man es einnehmen sollte. Aber du bist halt auch so ein klassischer Symptombekämpfer. So, du hast ein Symptom und bekämpfst es dann und denkst, ah, jetzt nehme ich Vitamin C ja, die zu Ursachen mir sind und dann gehst du wieder weg. Weil ich weiß, die Ursachen brauche ich gar nicht zu bekämpfen, weil da gibt es nichts zu bekämpfen. Dann muss ich ja aktiv mein Leben besser machen oder verändern. Langfristig. Nimm das jetzt aber jetzt jeden Tag, dann geht's dir besser. Dabei bin ich so erholt, Leute. Ich bin so erholt. Ich war eine Woche nicht da, ihr habt es vielleicht gemerkt, es gab keine Folge Podcast-UFO. Ich war auf den Malediven. Es ist kein Scheiß. Ich war wirklich, es klingt immer wie ein Witz. Man erzählt das Leuten und sagen sie, ja, wo warst du wirklich? So Sylt oder so? Nein, 2 Wochen auf den Malediven. Es ist Woche so, deine Figur verschwimmt völlig momentan. Das war wunderbar. Einerseits bespielst du so ein bisschen diesen, ich bin der Student, der irgendwie einmal in der Woche bei Lieferando bestellt und haha, Modus. Andererseits fährst du auf die Malediven eine Woche und schwimmst mit Mantarochen. Wer bist du denn? Stefan, wer bist du? Weißt du, ich schwimme zwischen allen Welten so ein bisschen. Wie so ein Keyboard. Ich spiele alle Instrumente so ein bisschen an. Ja, aber nichts sie richtig, klingen alle scheiße nichts als richtig. MIDI. Ich bin auch fast gestorben beim Schnorcheln. Aber weißt du, das ist halt auch ein bisschen gefährlicher Lifestyle. Aber es war echt schön. Ey, das ist so spannend, das Land, weil es tatsächlich habe ich ein paar Funfacts vorbereitet über die Malediven. Mhm. Der erste Funfact wäre Das ist die Liste? Das ist die Liste. Ein Funfact, ich habe hier so eine Karteikartenkiste. Siehst du? So, Funfact. Die Malediven sind im Schnitt nur 1 Meter hoch. Der höchste Punkt der Malediven ist 2,40 Meter hoch. Ja, das ist der Sprungturm, oder was? Das ist der Sprungturm vom Pool, tatsächlich. Und die haben ein Riesenproblem, weil in ein paar Jahren ist das Land weg. Einfach, weil der Meeresspiegel, weißt du ja, steigt jedes Jahr ein bisschen. Und in ein paar Jahren ist die Malediven weg. Und der letzte Präsident hat irgendwie so eine Petition gestartet, dass sie doch bitte einfach den Staatshaushalt größtenteils da rein investieren in einen Topf, um Geld zu sammeln, um irgendwann mal Land zu kaufen. Zur Wahl stand um sich Dänemark zu kaufen. Land in einfach. Russland, Teile von Russland, Teile von Australien oder Teile von Sri Lanka. Und dann haben die das aber nach einem Jahr keinen Scheiß abgebrochen, weil die gemerkt haben, das ist zu teuer. Wir kriegen niemals so viel Geld. Ja, dann würden die einfach das ganze Land umziehen, oder was? Ja, einen großen die hätten Flugzeug. Das ganze Land, alle Leute von Malediven hätten werden umgezogen nach Sri Lanka. Und ich stelle mir vor, Russland sind ja auch einfach teilweise arschkalte, einfach so Leute, die immer 30 Grad gewohnt sind, die ziehen dann einfach alle gemeinsam um schön Sibirien. Kann man nicht von dem ganzen Topf einfach dem ganzen Land Gummistiefel kaufen und dann hat sich das Problem. Ich dachte mir auch so, einfach überall ein bisschen Sand drauf holen, so große, weiß ich nicht, alles ein bisschen höher machen. So betonieren einmal. Tatsächlich bauen die manchmal Inseln nach, jetzt, weil die schaufeln da manchmal Inseln. Also die können ja, das ist halt alles, sind so Atolls, die teilweise auch unter Wasser liegen. Wenn man einfach ein bisschen Sand drauf schoppt, kannst du mit der Hand auch machen, hast du so eine kleine Insel erstellt. Was ist ein Atoll? Du benutzt das, du bist das gewohnt, in diesem Karibik-Slang jetzt zu reden. Nach einer Woche, meine Dieben, benutze ich so Wörter, als wären sie einfach da. Ja, ja. Ich glaube, es sind einfach Korallenriffe, so unter dem Wasser, also so kraterförmige, schwierig zu sagen. Das deutsche Wort ist schwierig. Ich glaub, kleiner Fun-Fact, als wir für gute Aboriginals gebrainstormt haben, sind wir durch tausende von verschiedenen Namen gegangen. Und ein Begriff, der immer wieder aufgetaucht ist, war Atoll. Ich fand Atoll so ein tolles Wort. Dass man irgendwie so Fun-Atoll oder Space oder irgendwie verschiedene Kombinationen hat. Und dann hatten wir dann so ein großes Whiteboard mit 100 Begriffen und nochmal 100 Begriffe auf dem anderen Whiteboard. Und dann hatten wir das sind einfach 10.000. Genau, wir dachten einfach, nach Klang gehen wir mal. Ja. Und haben uns die coolsten, die schönsten Wörter genommen. Pinguin, Atoll. Yak, Atoll. Ja. Das war ein weirdes Hin- und Herraten. Wo man auch nicht mehr genau wusste, reden wir gerade noch miteinander. Wir haben uns auch begrüßt mit Hallo, Fidschi-Atoll. Aber ich habe mich auch ein bisschen in das Wort Atoll verliebt. Es ist einfach so ein. Das ist toll. Das ist auch so. Aber niemand weiß genau, was es ist. Was ist eine Lagune? Erklär mir mal bitte den Unterschied zwischen einer Lagune und einer Bucht. Oh, jo. Ich glaube, Bucht ist größer. Ich glaube, Lagune ist auch schöner. Ich glaube, Lagune hat weniger Müll rumliegen zum Beispiel. Lagune ist ein bisschen, hat mehr sowas. Ist Lagune nicht sogar unter Wasser? Was ist der Unterschied zwischen einer Lagune und einem Riff? Das Riff. Aha. Klassisch das Riff, Korallenriff. Was ist ein Golf? Ein Golf ist eine große Lagune. Ich glaub, sehr gut. Ich glaube, Riff ist Teil eines einer Lagune. Lagune ist Teil einer Bucht. Bucht ist Teil eines Golfs. Ein Golf kann mehrere Lagunen haben und mehrere Golf, mehrere Riffe und mehrere Lagunen. Es ist nicht so ganz durchsichtig, glaube ich. Das sind diese Marine-Ausdrücke, die ich auch nicht genau weiß. Aber ich finde es großartig, dass du dieses arme Land ausbeutest und einfach in ihrer Not, in der sie Geld sammeln, weil sie gerade auf einem sinkenden Schiff, einer sinkenden Insel leben, kommen die ganzen scheißen Touristen vorbei und sagen, ja, ich will dir noch meinen Pina Colada am Strand, während alle Kinder gerade versuchen wegzulaufen und durchs Meer zu schwimmen, um wegzukommen. Ja, vor allem, wenn dann mir so ein Mitarbeiter doof kam von den Maledivern, da habe ich einfach so ein bisschen Sand genommen und ins Wasser geschmissen. So einfach genommen und dann, so, das mache ich jetzt so lange, bis du mir meinen fucking Pina Colada bringst. Okay, du Scheißidiot. Bitte nicht, meine Kinder. Bring eure Insel um, einfach. Das war echt interessant. Ich habe da mit einem Malediver gesprochen, der dann meine Handtücher gebracht hat, meine neuen. Und da hat es geregnet. Da ist ein Monsunschauer runtergekommen. Und das müsst ihr euch vorstellen, es ist von einem Moment auf den anderen, macht es und es kommt einfach literweise Regen runter. Literweise Regen. Den ganzen Tag ist es 30 Grad. Warum ist da auch keine Wolke am Himmel oder so? Einfach von jetzt auf gleich und regnet es einfach. Dann ist einfach Wasser, was runterkommt. Das Meer fällt vom Himmel. Und in dem Moment kam halt so ein, mit seinem Wagen so ein Malediver vorbei, der meine Minibar auffüllen wollte. Oder keine Ahnung was. Und der hat gefragt, ist der Rain in Germany too? Und ich habe gesagt, ja, aber das ist wesentlich anders. Ah, is it dissimilar oder is it different? Und dann habe ich ein bisschen mit dem gesprochen. Und er fand das so faszinierend, dass Regen nicht immer so ist, sondern Regen auch teilweise einfach tröpfelt. Und ich sage, es ist auch so kalt, dass du nicht mehr draußen sein kannst und so. Er hat es gar nicht verstanden. Und dann fällt mir so ein, ja, die hängen halt ihr Leben lang in diesem Paradies rum. Die kennen halt nichts anderes, ja, das. Die kennen halt nichts anderes als dieses blaue, lächerlich schöne Wasser, diese lächerlich schönen Strände mit Palmen und so. Ich glaube, die sind so, das ist so weit weg für die, eine andere, das ist so eine andere Welt. Ja, auch wenn du schlecht drauf bist, verstehen die gar nicht. Wenn du deinen Mundwinkel nach unten bewegst, kennen die gar nicht, weil die den ganzen Tag in der Sonne liegen. Schuhe. Gibt's auch nicht. Fun Fact: Monsunregen sind in der Nacht auf den Malediven nicht selten. Malediver, hast du gerade gesagt? So nennt man die Menschen, die auf Maledivien leben. Ja, ich dachte auch, haben die dann irgendwie wie ein spezielles Wort? Maledivien? Ja, ein Malediver ist, glaube ich, einfach das richtige Wort. Aber sind die denn, also das sind ganz viele kleine Inseln oder was? So? Ja, ganz viele kleine Inseln. 90% des Landes sind Wasser. 99% des Landes, der Landesfläche sind Wasser. Hauptstadt. Fun Fact ist Male. Da wohnen, das ist eine Insel, die ist ähnlich groß wie alle anderen, wohnen aber 160.000 Menschen drauf. Heißt, es ist genauso eine kleine Insel. Hochhäuser. Es sind nur Hochhäuser nebeneinander. Es sind ganz viele Hochhäuser nebeneinander und eine Landebahn. Aber der Flughafen ist eine eigene Insel. Und das ist Male. Male ist die Hauptstadt, ist die größte Insel. Aber kann man sich da nicht was ausdenken, dass man das mit dem Meeresspiegel hinkriegt? Irgendwie den Grand Canyon fluten oder irgendwie? Ich meine, da muss doch Lösungen geben. Ja. Ich meine, vielleicht bist du der letzte Mensch, der jemals auf den Malediven war. Und in 100 Jahren weiß man nicht mal, was das ist, einfach untergegangen. Ja, genau, so wird es sein. Das ist das flachste Land der Welt und es wird untergehen. Und man lässt dann einfach die ganzen Urlaubsresorts einfach untergehen oder nimmt man die dann mit? Und dann zwischenzeitlich hatte ich einfach Angst vor Tsunamis. Da saß ich abends dann so vor meinem Beach-Bungalow, wo die Palmen dann mir entgegengeweht haben und eine leichte Brise über den Strand weht. Und die kleinen Krebse langsam die Nacht einläuten, da fiel ich mir ein, wow, da war ja 2004 dieser krasse Tsunami, wow, und habe ich mir ein paar YouTube-Videos angeguckt. Sehr gut. Und tatsächlich sind auf den Malediven auch mehr als 1.000 Menschen gestorben, war gar nicht so weit weg. What? Ja, mehr als 1.000? Mehr als 1.000 Menschen, 82, oder 82? Nee, mehr als 1.000 waren verletzt, 82 sind gestorben. Und da ist dann einfach, das ist ein Unterschied. Sorry. Setzt euch wieder hin, Leute. Ich merke, die Wogen schlagen hoch. Zieht das Spendenkonto wieder zurück. Oh, die Wogen schlagen hoch im Tsunami-Bit. Holy fucking shit. Du bist richtig drin, Alter. Mach weiter. Und dann sind da damals die Wellen gekommen und die konnten sich vorbereiten, weil die wussten ja schon, was passiert. Die wussten ja schon, oh shit, da ist gerade was los. Und dann konnten sie sich noch ein bisschen retten und so weiter. Und dann seitdem habe ich mich in meinem Zimmer, war eine Rettungsweste. Ich habe mir so, Und dann hat uns die Reiseleiterin von TUI, TUI ist übrigens die beste Reisegesellschaft, die hat mir dann gesagt, damit sich die Gäste hier wohler fühlen, hat man den Tsunami-Westen reingelegt, jedem wird aber nichts bringen im Ernstfall. Und ich so, das, was du gerade sagst, macht das ein bisschen zunichte. Ich meine, ich sollte mich besser fühlen. Vielen Dank auch. Aber du fühlst dich klüger. Du fühlst dich klüger als die dummen Touristen, die denken, die würde was bringen. Aber ich glaube, es ist nicht sinnvoll, den Gästen zu sagen, wird nichts bringen, aber so fühl dich jetzt bitte besser. Ja. Willst du dich sicher fühlen oder klug fühlen? Und dann hing da auch halt neben der Tsunami-Weste war eine Taschenlampe für Emergencies. Und dann habe ich gesehen, kann man nachts, sind manche Tiere halt nachtaktiv. Sind halt die Tierwelt ist atemberaubend da. Du bist halt, ist halt also, du bist auf, ganz kurz, du kommst da an in Male, in dieser großen Stadt. Auch nicht so groß, aber halt sehr viele Menschen. Fliegst da mit einem Wasserflugzeug zu deiner Insel. Dein Hotel ist eine Insel, eine komplette Insel. Meine war nicht so richtig groß, war ungefähr, sagen wir mal, in eine Richtung so ein Kilometer, in die andere so 500 Meter. Und da gehst du dann einfach rum. Und dann kannst du nachts, dann hast du überall Riffe und Korallen und Lagunen, golfartige Regionen. Und dann hast du halt überall Stachelrochen und normale Blaupunktrochen und Haie. Und das ist echt extrem viel Dinge kannst du da sehen, die du gar nicht für möglich hältst, dass sie existieren. Flughunde. Überall Batman-Geschöpfe. Und dann nachts bin ich dann, habe ich mir die Taschenlampe genommen, habe Nachtspaziergang gemacht um die Insel herum. Und du, das ist so schön. Das ist wirklich, da dachte ich mir, ja, jetzt bin ich Sonnenmensch. So richtig schön Sonnenuntergang oder dann so richtig Natur? Nachts? Ja, nachts, nee, richtig nachts. Stockfinster, was war Nacht. Manchmal bin ich auch noch um 1 Uhr nachts aufgestanden, weil da auch Babyschildkröten geschlüpft sind nachts. Und dann konntest du sehen, wie die schlüpfen und ins Wasser laufen. Die hast du wieder ins Land weggeworfen. Hab ich wieder reingeworfen. Life is tough, motherfucker! Lern's lieber jetzt! So! Und aber haben die eigentlich die kleinen Baby, haben die schon Panzer? Ich habe leider Super Mario getroffen und er ist dann geplatzt. Ja, haben die schon Panzer oder ist es dann auch so? Weil du hast ja, wir haben ja letztens erklärt, dass Kinder ein Loch im Kopf haben, wenn sie geboren werden und dass der Kopf noch so matsch ist. La Fontanelle. Ist das da nicht auch so irgendwie bei den Schildkröten, dass sie noch so? Weil ich habe mal so ein Bild gesehen. Weichen Panzer, damit er noch wachsen kann. Mal so ein Bild gesehen von einer Schildkröte, die in so einem Sixpack Plastikding gefangen war und da war der Panzer auch komplett so darum geformt. Also die muss als Babyschildkröte da festgesteckt sein, dumm. Und dann ist sie weitergewachsen und hat sich das alles drumherum gewachsen. Das heißt muss man ja auch kann die sich, sein. Man kann die sich, also theoretisch kannst du so eine Flugzeugschildkröte bauen, wenn du halt so, sagen wir mal, einen 3D-Drucker so eine Form baust, für so ein Flugzeug. Ja. Und dann setzt du die halt als Baby, setzt du halt den Hut auf und dann wächst es halt so Flugzeug. Du meinst wie so eine Tragfläche und dann musst du die nur noch schnell laufen. Wenn sie sehr schnell schwimmt, dann fliegt sie so hoch und dann hast du eine fliegende Schildkröte und sagst ciao und sie winkt noch und fliegt in den Sonnenuntergang. Oder so der Panzer sieht so aus, als wäre es falsch rum. Und dann denken die sich immer, was ist mit allen anderen los? Warum fliegen die falsch rum durch die Luft, durch die Wasser? Tatsächlich habe ich ein bisschen Rochen lieben gelernt, weil ich dachte mir erst so, ich bin ins Wasser gegangen und ich bin halt ein typisches Ostseekind. Ich bin in meiner Kindheit und so oft in der Ostsee gewesen. Das war so mein Meer. Da bin ich immer reingegangen, da waren mal Quallen, okay, da waren mal kleine Fische, Flundern, seltsame Tiere. Und jetzt plötzlich bin ich ins Wasser gegangen und dann war da ein Hai sofort. Einfach. Und da waren Rochen einfach. Moment, also ein richtig großer Hai, oder? Ja, richtig, also wirklich 2 Meter groß, teilweise auch 3 Meter große Haie waren dann da. Riffhaie, die tun nicht so viel. Und die sind auch sehr scheu und die merken auch, dass du da bist, eher als du die bemerkst. Und die fliehen dann schon und so. Aber auch richtig heftige Rochen, habe ich mal geguckt. Und Stachelrochen bringen ja auch einfach Menschen um. Also Stachelrochen sind ja saugefährlich. Die können einfach, Steve Irwin, der berühmte Crocodile Hunter, wurde ja von einem Stachelrochen einfach umgebracht. Damit geben die heute noch an, die Biester. Ja, damit, die haben auch hinten so ein, die haben noch We Killed Steve Irwin Tattoos hinten drauf und so. Und die schwimmen da einfach rum, als wäre es einfach normal. Und alle Leute gehen dann da als würden sie da hingehören, die Scheißviecher. Und ich denke mir immer so, du hast halt, wenn du halt, stell dir mal vor, so eine Kamera, bist an den Malediven und du hast immer rechts die badenden Gäste und du hast die feiernden Gäste, die ein Pina Colada in der Hand haben und so, singen und dann links tödliches Tier, tödliches Tier, tödliches Tier. Rechts, Malediven, yo. Und du hast einfach den Tod da schwimmen. Ich glaube, genauso ist Jaws entstanden, genauso ist der Weiße Hai entstanden. Ich glaube auch. Aus der Beobachtung so, hey, da sind Bikini-Girls und da ist das fucking gefährlichste Wesen der Erde. Das war faszinierend und die sind einfach tödlich. Und dann bist du ja auf den Malediven auch, um da zu schnorcheln. So, dann habe ich auch ein bisschen das Schnorcheln hinter. Und das ist natürlich, dachte ich, sehr einfach. Du musst einfach die Maske aufsetzen und hast dann diesen Strohhalm nach oben und dann ziehst du einfach genannt, Luft einfach aus diesem, durch diesen Strohhalm und schwimmst ein bisschen rum. Und dann habe ich so eine Einführung mitgemacht und ich dachte mir ja so, die machen ja Werbung damit, dass Schnorcheln bei denen so schön ist und so gut geht und so weiter. Dann fingen die aber komisch an, dieser Kurs. Nämlich die haben zuerst gesagt, ja, bitte nur in folgenden Bereichen schwimmen, weil da oben da zum Beispiel nicht, weil da ist starke Strömung. Und da unten an der Insel auch. Und bitte nicht so weit rausschwimmen, hinter den Bullen starke Strömung, da sind neulich 2 Menschen weggetrieben, die waren tot. Und ich so, okay, das war der erste Satz, den du gesprochen hast. Das ist eine harte Ansage, dass da jemand gestorben ist. Ja, in diesem Jahr sind bereits mehrere Menschen gestorben. Manche auch einfach im Wasser, wir wissen heute nicht warum, wahrscheinlich Herzinfarkt. Alles klar, okay. Wir wissen nicht warum. Es geht spannend weiter. Okay, und dann hat sie irgendwann so Schilder in der Hand gehabt. Ich dachte mir, wofür sind diese fucking Schilder? Also, es waren Bilder von Fischen drauf. Ihr habt Angst vor diesem Fisch, weil der wird euch umbringen, wenn ihr den berührt. Dann, das sind Stachelrochen, die bitte nicht provozieren und nicht drauftreten, sonst bringen die euch um, wenn ihr drauftreten. Hier hast du Haie, die tun nichts. Es ist aber schon mal vorgekommen, dass jemand angeknabbert wurde, aber alles nicht so schlimm. Das hier ist ein Drückerfisch. Der sah lustig aus. Der hatte so große Lippen, ist so klein. Und den bitte ganz vorsichtig sein, weil wenn der manchmal Nester hat, dann will er seine Jungen halt beschützen. Und wenn, dann gibt der den Warnsignal, indem er dann seine Flosse hochstellt. Und wenn du das immer noch ignorierst, dann attackiert er dich. Dann nimmt er halt immer Anlauf und schubst dich einfach. Der fliegt halt mit seinen dicken Lippen. Geht er dann in dich rein. Küsst dich. Und küsst dich also ganz unangenehm doll und prügelt dich so ein bisschen aus dem Wasser. Und dann haben Leute einfach sehr viele blaue Flecken gehabt. Ich dachte mir, wo kommen die denn? Ja, von diesem Drückerfisch. Wie schnell kann er denn schwimmen? Sehr schnell schwimmen. Der ist ja im Wasser zu Hause. Und dann drückt er dich wirklich aus dem Wasser. Und dann musst du wirklich zur anderen Küste gehen, weil der halt dann, der merkt dich halt dein Gesicht und der patrouilliert dann, dass du nicht mehr reinkommst. Und dann denke ich mir, das ist schon hart. Der würde auch einfach so ein Hai andotzen oder was, wenn der dazu und die sind überall. Die sind wirklich überall, diese Drückerfische. Und ich habe auch Panik bekommen, als ich manchmal diese Fische dann gesehen habe, wie die dann unten ihre Eier da rummachen. Das war ganz unangenehm. Und dann ging es weiter. Ja, und das ist ein Fisch, da bitte nicht. Der sieht aus wie Stein, deswegen seht ihr den nicht. Bitte nicht drauftreten, sonst bringt ihr euch um. Ein Steinfisch. Ja, Steinfische, die sind furchtbar. An die kann ich mich auch noch erinnern. Die waren für mich damals der Grund, warum ich aufgehört habe zu tauchen. Ich habe auch da mal einen Tauchkurs gemacht. Und da gab's wo gab es die dann? Da gab es so ABC-Tauchkurs bei uns im Schwimmbad und ab C wäre dann mit Flasche tauchen gewesen. Ja. Und ich habe A und B gemacht, halt so Schnorcheltauchen, Luftanhalten, so Techniken und Bergen unter Wasser gedöns. Und dann meine Eltern haben gemerkt, hey, der interessiert sich für Tauchen, wir schenken ihm ein Buch, irgendwie die Wunderwelt unter Wasser, was der größte Fehler ist, den man überhaupt nur machen kann. Saugiftig, super saugiftig, potthässig, mega giftig, unfassbar schmerzhaft. Saugefährlich. Ey, und vor allem am meisten Angst hatte ich vor der Muräne. Die Muräne. Alter, Muränen dutzendfach gesehen. Ja, vor allem, das ist ja die schlimmste Vorstellung der Welt. Die kommen ja aus der Koralle geschossen, beißen dich und beißen sich einfach fest. Ja. Und die sind wirklich steinhart und die halten dich einfach unter Wasser fest, bis du erstickst. Ja. So. Und da dachte ich mir, okay, dann. Ich gehe nie wieder ins Wasser. Ich bin am Strand zufällig in eine Muräne getreten. Alter. Aber sie war noch kleiner, deswegen ist sie sofort weggeschwommen. Aber das war wirklich saugefährlich. Und ich denke mir, ganz daneben an war dann White Party einen Abend, schrecklich, wo dann sich alle weiß anziehen mussten. Und dann haben die Leute, die wollten, haben dann gefeiert und so. Und links war einfach der Tod im Wasser. Einfach eine Riesenmoräne. War für mich einfach der Grund, ich habe sofort abgebrochen. Ich wollte dann auch nicht Flaschen tauchen, weil dann irgendwie, das ist einfach zu krass. Fand ich auch krass. Naja, und dann habe ich nach diesem Kurs halt trotzdem mal geschnorchelt. Und es war schon schön. Ich habe auch so eine GoPro mitgenommen, wo ich unter Wasser das gefilmt habe. Habe auch Schildkröten gesehen, das war wirklich toll. Du warst dann ganz alleine unterwegs, also nicht in so einer Gruppe? Nee, einfach alleine. Und hattest du da irgendwie eine Ortung oder irgendeinen Kompass oder so? Nee, oder? Ich bin auch nicht so weit raus geschnorchelt. Ich hätte da wirklich Angst, dass ich mich einfach verfahre. Viele Leute sind, aber du siehst ja immer die Insel und du hast auch die Karten in meinem Kopf und so. Ist schon. Aber du hast die Karten im Kopf? Ja, die Karte, wenn dann von der Sturm Insel kommt und so. Die ist ja nicht so groß, die Insel. Und dann siehst du ungefähr, wo man schwimmen kann. Und dann war halt der Strand da und eine 500 Meter Entfernung war dann das Riff, das Hausriff. Und dann konntest du da zwischen halt gut schwimmen und da hast du mal Haie gesehen und mal Schildkröten und so. Ja, meine Gags kamen nicht so an. Also das ist eine ganz fremde Kultur. Oder? Ich habe auch bis heute nicht verstanden, was sie genau sprechen, diese Malediver. Und ich dachte mir so, ja, machst du ein paar Gags mit den Kellnern und so. Nope, kommt gar nicht an. Und irgendwann dachte ich dann, okay, ich habe mich darüber nachgedacht, wie kommen meine Gags an? Du machst das doch professionell, da musst du doch irgendwas machen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, was ist die leichteste Form von Gags, die jeder versteht? Slapstick. Dachte ich mir, okay, der Kellner hat was eingeschüttet, wollte dann zu mir kommen und mein Glas war auf der anderen Seite. Dann ist er einmal um den Tisch gelaufen, dann habe ich das Glas in der Zeit aber ihm hingeschoben, wo er vorher stand. Dann ist er quasi einmal umsonst um den Tisch gelaufen und hat dann gesehen, dass ich das Glas umgestellt habe. Ich dachte, kleiner Scherz so. Und dann ist er dann einfach, ohne was zu sagen, sorry. Und ist dann wieder um den Tisch gelaufen, hat es dann eingeschüttet. Einfach wieder das größte Wichser kam ich dann drüber. Das war extrem unangenehm. Und dann waren halt auch so ein deutsches Pärchen war irgendwie da und mit denen habe ich da so ein paar Gags gemacht. Die waren leider im Wasser mit so Luftmatratzen vor mir. Und dann sind die halt in der Strömung, sind dann die Luftmatratzen so leicht weggeweht. Und dann habe ich die haben aber auch nicht irgendwie dann gepaddelt, dass sie sich wieder drehen zu mir. Sondern das Pärchen ist einfach langsam weggeslidet und so langsam in die Ferne gedriftet. Und ich so, und dann habe ich ihr gesagt, und dann habe ich einfach aufgehört zu sprechen, weil das Gespräch war dann irgendwie vorbei einfach. Schätze ich, der schlechteste Ort für Comedy ist auf dem Wasser, ist mir aufgefallen. Das stimmt, aber es ist auch so ungezwungene Gespräche. So, du kannst, wenn du keinen Bock mehr hast, dann driftest du einfach weg und dann bist du wieder weg. Du musst einfach das Paddeln aufhören. Du musst nichts aktiv machen. Aber nervig ist, wenn sich jemand an deine Luftmatratze dranhängt. Dann wirst du nicht mehr los. Dann bist du nie los. Das weiß ich noch. Da gab es im Urlaub dann immer Kinder, die dann drangehen. Und man denkt so, geh weg. Ugh. Nervig. Die können dann auch nicht so gut schwimmen, Kinder. Und dann müssen sie immer überall festhalten. Und wirklich nervig. Nervig. Und du schön Badehose oder was? Klar, Badehose. Ja? Das aber bist du so eine Knielange oder wie muss man sich dich vorstellen? Nee, Speedo. Klar hat Speedo. Aber auch ohne, hinten auch quasi, dass man im Hintern komplett zu sehen ist. Ja, ja. Wir müssen so eine kleine Speedo quasi. Ja. Die nur so über die Ritze geht quasi. Mhm. Ganz unangenehm. Ich bin ein unangenehmer Gast. Und du bist schön braun geworden. Man merkt sich so ein bisschen an. Ich bin tatsächlich braun geworden. Schönes. Hab mir auch wieder den massivsten Sonnenbrand geholt. Und dann fing es plötzlich so an zu jucken, dass ich dann mehr oder weniger auch aus Neugierde mal in die Inselklinik gegangen bin. Weil die Inselklinik. Die Inselklinik. Mit Mahatma Guru als Chefärztin. Ja, und musste der Chefarzt darum kämpfen, dass die Klinik nicht geschlossen wird, weil irgendwie die reichen Leute woanders sind oder so? Okay, ich weiß nicht, in welcher Staffel du da warst, von daher kann ich jetzt den Plot nicht genau sagen. Die Titelmusik war toll und dann bin ich da reingegangen und dann, die sprechen halt alle so ein bisschen gebrochenes Englisch und dann habe ich halt immer so ein bisschen gecheatet, als ob ich die verstehe und immer so freundlich, ja, yes, yes, yes, yes. Und dann hat er was gesagt und ich so, well, yes. Stellt sich raus, er hat gesagt, ja, wir haben heute fast eine Frau verloren. Die ist fast ertrunken und dann habe ich habe ich halt gelacht und seine Reaktion habe ich gemerkt, ich habe in die falsche Richtung gecheatet und habe dann gesagt, ich würde in einem Krankenhaus auch nie die Lachnummer fahren. Ich würde immer die, aha. Aber er hat das nicht so gesagt, wie ich denke, so sagt man jetzt, dass eine Frau fast umgekommen ist. Ja. Weil er war noch sehr erleichtert, weil die gerade haben die wiederbelebt oder sowas. Und das ist wirklich, also der Tod war wirklich immer zum Greifen nah auf diesem Paradies. Muss man sagen. Und dann hat die mich, habe ich eine Sonnenallergie, hat sich herausgestellt. Ich bin also gegen das Einzige, was der Mensch neben Wasser braucht, massiv allergisch. Das ist so eine Lichtallergie irgendwie. Und dann hat sie mir so Zeug gegeben, das ging dann aber eigentlich ganz gut. Einerseits bedenklich, andererseits auch bedenklich, dass du das erst im Alter von 23 Jahren herausfindest, dass du sonnenallergisch bist. Wie? Ich habe es immer gewusst so ein bisschen. Ja. Also ist so ein Ding, du weißt, dass du es hast. Du merkst, dass was mit dir nicht stimmt. Du kannst es nicht in Worte fassen. Und dann hat sie gesagt, du könntest eine Sonnenallergie haben. Ich so, ja. Jetzt muss ich es sagen. Ich würde nicht sagen, dass ich es nicht schon wusste. Kleines Service-Segment. Was sind die Symptome einer Sonnenallergie? Wie findet man das raus? Starker Juckreiz. Bei Sonneneinstrahlung? Extreme Rötung, massive Sonnenbrände, Hautkrebs. Mhm, okay. Das ist so in etwa. Also relativ unbedenklich. Ja. Und kann man da irgendwas dagegen machen? Oder kannst du da so jucken. Heuschnupfenmäßig irgendwie dann Tabletten nehmen? Nee, so kannst du Antiallergikum und so nehmen. Und so. Aloe Vera. Aber hast du jetzt abgeschlossen mit der Sonne? Oder wie, ja, schon abgeschlossen. Schon abgeschlossen. Ja. Ich habe auch immer in so einem Ganzkörperanzug. Danach bin ich mit Shirt schnorcheln gegangen. Das war ganz unangenehm. Das machen nämlich immer die fetten Leute, die immer mit Shirt schnorcheln gehen. Ja, es mit ist so Abi 2013 Shirts. Es ist halt die Frage, ne? Wenn du fett bist, ziehst du ein Shirt an und ziehst damit die Aufmerksamkeit auf sich, weil alle sofort aus großer Distanz schon sehen, du bist fett? Oder tust du es nicht, dann gehst du in der Masse unter, aber bist halt fett. Ja. Weil man zieht sofort. Gehen fette Leute nicht immer in der Masse unter? Kleiner Spruch zum Nachdenken. Der Kalenderspruch für November 2014. Komisch, dass sich der so schlecht verkauft hat. Ja, mein Fat-Shaming-Kalender. Nee, aber es war schon wirklich toll. Also ich kann jedem raten, mal einmal die Malediven auszuprobieren. Es ist wirklich einfach ein Paradies. Reiseempfehlung. Es ist die Reiseempfehlung. Es ist wahnsinnig toll. Leute sind mit Mantas geschwommen. Da muss man so ein Tagestour machen. Ich habe Delfine gesehen. Motorboot? Jetski? Ja, im Motorboot war ich kurz. Und ich hatte eine Massage. Die war nämlich, die war nicht dabei. Die war in meinem All-Inclusive-Angebot drin. Eine 15-Minuten-Massage. Ich habe Back and Neck gemacht. Und es war ein bisschen anstrengend. Es waren 15 Minuten lang Ankämpfen gegen eine Erektion. Und es war von daher, es sollte entspannend sein. Es war dann sehr anstrengend. So, aber es war auch dann sehr schön. Weil das war auch in so einer Holzhütte auf dem Wasser. Und du konntest halt, du lagst dann auf diesem, die beste Art der Liege, wo man auf dem Bauch liegt und dann hast du diese Aussparung für den Kopf und guckst auf den Boden und unten war halt ein Glas und du konntest ins Wasser gucken, wo dann mal Fische vorbeigeschwommen sind. Mhm. Da musste ich ein bisschen an deine Zahnarzt-Story denken, wo dann irgendwann so ein großer Haie vorbeikommt und man so, Vor allem das Erste, was ich machen würde, ich würde zu diesem Haus hinschwimmen und unter dem Haus durchtauchen und dann von unten in diese Löcher gucken, so, einfach die Leute, die gerade tiefenentspannt sind. Ist aber ein Typ. Und dann schwimmt da plötzlich so ein Typ vorbei, so ein fetter Typ. Ich fand Typ das schon so lustig, wie man da liegt. Du liegst auf dem Bauch, aber du kannst gucken. Diese Vorstellung, das ist genial mit dem Loch da drin. Du liegst auf dem Bauch und dein Gesicht liegt auch nach unten gerichtet. Das fand ich so faszinierend schon. Gibt es nicht diese eine Szene bei den Simpsons, wo die mit so einem Schiff fahren, das so einen Glasboden hat und dann gucken die so runter und dann sagen die so, ist das sicher? Und dann sehen sie durch das Fenster auf dem Meeresgrund ein Schiff liegen, das so ein riesiges Riss in dieser, in dieser Glasscheibe hat. Und also, okay. Das finde ich schon sehr lustig. Ja. Die Simpsons. Die sind gut. Aber da dachte ich mir auch, also die Musik war so beruhigend, so leicht asiatische Klänge und dann hat sie diese Glocke geläutet. Also es war kein Euphemismus, sie hat wirklich den Gong geläutet und hat dann angefangen, mich mit dem Back and Neck zu massieren. Hat wirklich tolle Stellen getroffen, wo ich dachte, wow, das ist genau richtig. Ja, wo würdest du sagen, ist dein Rücken G-Punkt? Wo muss man bitte drücken, damit es... ist so ein bisschen neben der Wirbelsäule oben, neben den Schulterblättern, zwischen Wirbelsäule, Schulterblätter. Da waren ganz tolle Orte, wo sie mich so angefasst hat, wo ich dachte, oh. Hast du danach versucht, dich selbst zu massieren? Ja, oft. Ja? Nicht geschafft. Nee? Ich habe manchmal mich auf die Hand gesetzt, damit sie taub wurde, damit die Durchblutung quasi meine Hand eingeschlafen ist. Und habe dann versucht, meinen Rücken zu berühren, damit es sich anfühlt wie eine fremde Hand. Verstehe. Der alte Masturbationstrick, aber hat nicht so gut funktioniert. Aber es war wirklich ganz toll. Und dann überall waren so Räucherstäbchen und Vasen, so große Vasen ohne Sinn. Einfach Vasen. Und liefen Räucherstäbchen? Also yeah, brannten Räucherstäbchen. Konntest du dir das aussuchen oder was war das erst ein Default? Nee, konnte ich aussuchen. Das war Default, aber ganz toll. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin jetzt fertig, wir treffen uns in der Lobby. Und dann, ich hatte kurz Angst, weil... Okay, da bin ich kurz Angst vor einem Happy End. Also, weil kündigen die das an vorher? Sagen die dann, übrigens, das ist eine Massage, wo ich danach auch den runterholen werde. Mhm. Ist das, ich weiß nicht genau, ob man das nicht, aber bei Back and Neck war ich mir sehr sicher, dass es nicht passiert. So. Aber ich hätte echt Angst vor so einer Ganzkörpermassage. Wie meinen Sie Ganzkörper? Ja. Vor allem, ich war nur eine Back and Neck Massage. Das erste, was sie gemacht hat, war meine Badehose runtergezogen. Jetzt schon, dann dachte ich mir, der Rücken, es geht aber nicht so tief, dachte ich mir. Mhm. Aber anscheinend in diesen Massagenwelten doch, ich weiß es nicht. War es zu privat? Sollen wir wieder? Ich weiß nicht, ich kenne nur, in Köln gibt es so einen Massagesalon, wo irgendwie so groß vorne draufsteht, so mit so einem großen Warnschild, so hier, keine Erotikmassagen. Ja. Weil ich denke, so, wie unangenehm. Auch so ein Augenroll-Smiley. Ja, wirklich so, Jesus, Leute, das ist ein ernstes Handwerk hier. Aber ja. Andersrum will man es natürlich auch nicht ankündigen. Nee. Du willst natürlich auch nicht als Massagesalon, der das ankündigt, sagen, hier Erotikmassagen. Weil dann hier nur Erotikmassagen. Ja. Nur das. Massage-Erotik. Ich weiß nicht. Ich glaube, je weniger ein Massageladen genau an der Einkaufsstraße ist, also je mehr du mal links abbiegen musst, generell je mehr du abbiegen musst, desto wahrscheinlicher ist es, dass es wahrscheinlich ein Erotikmassageladen ist, glaube ich. War das die erste Massage deines Lebens? Ja, ja. Ich wurde noch nie professionell massiert. Es ist schon toll. Ich habe schon verstanden, warum das Leute machen. Also es macht schon, man fühlt sich danach auch echt besser einfach. Du bist einfach entspannter und ich hatte die ganze Zeit, da habe ich doch so einen Tee bekommen, so einen asiatischen. Das war alles so eine Welt, wo ich dachte, ja, das ist die Welt. So Buddhismus, buddhistischer Mönch ist schon das beste Leben, glaube ich. What? Die müssen nichts tun. Was hatte das mit Massage zu tun? Nee, ich denke mir, die haben diese Räucherstäbchenkultur halt, diese Vasen, ja, die Räucherstäbchenkultur. Zerschlagen aber auch Holzbretter den ganzen Tag. Ich glaube, es ist was anderes. Ja, aber auch, weil die halt die Energie so kanalisiert haben, weißt du? Mhm. Und ich glaube, das ist auch so, die haben halt so ein bisschen dieses Spa-Leben. Überall. Ich glaube, das größte Missverständnis der Geschichte, Stefan Tietze macht eine Massage und wird dann buddhistischer Mönch in Tibet. Ich dachte, das ist so wie eine Massage. Oh, was muss ich den ganzen Tag meditieren? Naja, es ist halt dieses Meditieren, Räucherstäbchen, dein Körper ist ein Tempel, Gedöns. Ja. Das habe ich jetzt schon so ein bisschen verbunden. Hey, probier's mal aus, mach mal so Schnuppertraining in Tibet. Einfach kann man da mal reinschnuppern? Tibetanischer Mönch. Einfach mal reinschnuppern, so Probe. Die haben bestimmt Bock auf Europäer, die vorbeikommen mit einer Glatze und dann irgendwie sich so Naruto-mäßig dann so Zeichen auf die Stirn malen. Vor allem, ich habe dann auch wahrscheinlich diesen gelben Umhang nicht, ich ziehe mir einfach ein gelbes Shirt an und so einen Schal, so einen roten Schal, den ich drum wickle. So ein Hufflepuff-T-Shirt. Ich sehe so halb aus wie ein Mönch. Ja, ja. Und ich traue mir auch nicht, eine Glatze zu machen, aber auch meine Brille noch auf weiterhin und habe dann so eine Glatzenperücke irgendwie drüber, so eine Badekappe. Ja, vor allem diese Tibetan oder diese buddhistischen Mönche generell, das sind ja brutal krasse auch Martial Arts Leute, wenn du halt in die Richtung gehst, ne? Halt enorme Körperbeherrschung und dann Training und dann so. Und dann habe ich mal so ein Doku darüber gesehen, dass sie halt ultra krasse Sachen können, dann irgendwie so Metallstangen zerschlagen und sowas. Und dann war die Frage so, ja, was machen sie denn, wenn sie so fertig sind mit der Ausbildung? Und dann meinten die so, ja, die meisten gehen ins Militär. So, mir auch der so, holy shit, ey. What? Die haben die fucking krasses Militär der Welt. Friedliches Leben hin zu töten. Ja, du willst dich nicht mit denen anlegen, weil die können irgendwie Nadeln durch Glasscheiben werfen und da hilft dir dann auch dein Panzer nichts mehr, wenn die dann mit Nadeln kommen. Wo ich mir auch dachte, wow. Ich denke, dass die halt so sehr kommunikative Berufe plötzlich einnehmen, so Callcenter oder so, weil die überkompensieren, dass sie dann nicht gesprochen haben. Kann auch sein, die müssen sich ausreden. So. Ja. Talkshow. Friseure. Also, oh, Alter. Hast du schon mal einen glatzköpfigen Friseur gesehen? Ja, ich habe schon mal einen Taubenfriseur gesehen. Ja, gut, aber das ist die Ironie, halt, der geht. Das ist halt. Hast du schon mal einen Friseur ohne Kopf gesehen? Ich habe schon mal einen Blindenfriseur gesehen. Friseure. Aber ich war so fasziniert nachts von dieser Nachtaktivität von Tieren, weil manche Rochen und so waren halt nachtaktiv, deswegen habe ich die am Strand halt gesehen. Und dachte mir, das ist schon genial von der Natur, dass plötzlich einfach eine Tierart nachtaktiv ist. Mhm. So, angenommen, ein Tier hatte jahrelang Probleme, wurden anderen gefressen von Raubtieren. Scheiße, was machen wir? Lass einfach nachts da sein. Die beste Idee der Welt. Einfach nachtaktiv. Ja. Bis dann die Raubtiere irgendwann sagen, okay, jetzt sind wir auch nachtaktiv. Und dann wieder zurück. Ja, ich schätze, das ist ein langer Kreisel einfach. Und es ist gerade random, welche Tiere gerade nachtaktiv sind, welche nicht. Du meinst, wenn man in 100 Jahren nochmal drauf guckt, ist es genau umgekehrt. Das ist genau andersrum, genau. Mhm. Dann sind Rochen tagesaktiv und schlafen in der Nacht. Aber sind Rochen denn immer am Boden so? Scooten die immer so am Boden rum oder sind die auch so wie so ein Frisbee in der Luft dann? Es gibt so und solche und solche. Ah. Das also, war Herr Professor Tietze. Vielen Dank. Es gibt Mantas, die sind teilweise 3 Meter große Tiere. Was? Ganz tolle. Nicht 3 Meter. Doch, wirklich. Du kannst auf den Schwimmen hinten. Du bist wesentlich. Drei Meter Spannweite. Stefan, du weißt, wie groß du bist. Ich bin 2 Meter groß. Rochen sind teilweise 3 Meter groß. Es gibt auch Stachelrochen, die so groß werden übrigens. Jemand, ein Stachel, der ist 4 Meter, der schießt dir einfach durch den Kopf durch. Und du bist sicher, dass sie nicht einfach weit weg waren und du durch die Lichtbrechung im Wasser das ein bisschen missverstanden hast? Vielleicht ist meine Schnorchelbrille auch so einen komischen, die war so weitwinklig, das sah alles ein bisschen größer aus. Ja. Sein eines Auge war riesig, sein anderes war so ganz klein. Ich habe halt 8 Meter große Menschen gesehen. Tatsächlich war das Riesenmanta. Das ist ja so auch Loch Ness, glaube ich. Loch Ness ist einfach so eine Eidechse, die man da reingefallen ist. Aber durch die Lichtbrechung im Wasser sieht das riesengroß aus. Und da denken sie sich, das ist Loch Ness. Ja, die sind riesig. Hier steht jetzt nicht ganz 3 Meter, sondern 2 Meter. Aber ihr wisst, you get the idea. Ja, ja. Und die schweben dann wirklich auch oben durchs Wasser. Und die haben halt auch einen riesen Maul, was immer so aufgeht. Und dann, aber nur, weil die Plankton halt essen. Die wollen halt die ganzen Plankton, sammeln die ein. Und dann machen die den Mund zu, wenn die auf dich zuschwimmen. Also die machen so ein paar Zentimeter vor dir erst den Mund zu und schwimmen dann unter dir her und so. Und die Stachelrochen, die sind eher so am Boden, am Sliden. Die haben aber lustige Augen, weil die haben schon relativ große, menschenartige Augen. Deren Körper ist ganz strange. Aber prinzipiell kann man sagen, sind die Unterwasservögel. So, weil die halt, die machen auch so einen typischen Vogel-Fortbewegungsstyle. Ich mach den Mund zu und roll dann so die Augen. So, ach Gott, ey, jetzt Jesus. Muss ich aufhören zu essen. Okay, ist okay. Ihr seht doch, was hier los Leute, ist. Leute, du kannst auch ausreichen. Arbeitswege frei machen, bitte. Aber ich find's aber echt lächerlich, bei der Körpergröße eines Tieres den Stachel mitzuzählen. Wenn du einen Hund misst, dann misst du auch nicht den Schwanz mit. Natürlich. Nein, was soll das denn sein? Natürlich. Hä? Ja, dann ist ein Jaguar ist dann über 2 Meter groß. Ja, und Haie? Dann nimmst du auch die letzte Flosse mit. Ja, aber eine Flosse ist andererseits ein Schwanz. Naja, du kannst als Körper, das finde ich albern, du kannst als Körpergröße. Nee, aber ich meine, die haben schon eine Breite von 3 Metern. Hm. Weiß ich nicht. Vielleicht, meinst du diese Wasserflugzeuge? Vielleicht hast du es verwechselt. Ist eins untergegangen? Ist eins untergegangen. Das aber war Oktopus, hast du einen Oktopus gesehen? Ja. Nee. Aber, Entschuldigung. Holy shit, aber das, ein Wasserflugzeug. Ja, zurück. Nein, Husten. Klassische Tietze-Safe. Wie komme ich aus der Situation raus? Haben Sie mal begangen? Ja, nein. Alles klar, alles in Ordnung. Tatsächlich, am Rückflug sind wir gestartet mit dem Wasserflugzeug. Und dann sind wir hingeflogen, halt 45 Minuten vom Flughafen direkt dahin. Ich dachte, zurückfliegen wir auch 45 Minuten dann direkt zum Flughafen. Ich wusste nicht, dass wir noch andere Leute abholen im anderen Hotel. Dann sind wir nach zwei Minuten plötzlich wieder runtergegangen langsam. Also nicht langsam, sondern relativ zügig. Aufs Meer zu. Und da hat niemand gesagt, wir landen übrigens nochmal. Und dann hat deren Bordcomputer das auch nicht gewusst anscheinend. Hat die ganze Zeit piep, piep, piep, piep. Emergency, emergency, attention, attention, retard, retard. Man zieht einfach ein fucking Flugzeug hoch. Und ich dachte, wir stürzen einfach ab. Aber ich hatte keine Angst. Ich hatte keine Angst. Ja, weil Wasser. Warum? Weil es ein Wasserflugzeug ist. Das ist auch im Idealzustand. Auch wenn alles perfekt läuft, landet es im Wasser. Das ist so, fuck it einfach. Was soll uns passieren? Ja, dass wir plötzlich im Wasser sind? Okay, aber ob wir jetzt im 2-Meter tiefen Wasser oder im 80-Meter tiefen Wasser landen, ist doch scheißegal. Ich dachte mir, das ist sogar cool. Ich dachte mir, wie cool, das kann sein Podcast erzählen, dass ich abgestürzt bin. Leider nicht, da haben andere Touristen abgeholt. Das ist eigentlich nicht doof. Warum sind nicht alle Flugzeuge? Weil dann kannst du immer in Flüssen landen, hier wie dieser Sullivan. Ja, genau. Die haben, Sully. Genau. Die sind, glaube ich, von LaGuardia gestartet. Dann gab es einen Vogelschlag, ist aber in so einen Vogelschwarm reingeflogen und dann mussten die im Hudson landen. Mhm. Das ist angsteinflößend. Aber du kannst rutschen. Und ein guter Film mit Tom Hanks. Kann man sich anschauen. Guter Film? Ich fand ihn gut. Nicht gesehen. Ich fand ihn gut, ich fand ihn interessant. Weil der behandelt die Geschichte danach. Danach, was danach passiert. Weil er auch betrunken war, ne? War das der Film? Nee. Was war denn der Film? Da war auch Tom Hanks auch ein Pilot, weil der betrunken war. Das war doch der Film. Der ist doch alkoholkrank, oder nicht? Ist Halle nicht alkoholkrank? Nein. War ein ganz alter Pilot. Nein. Hallo. Sorry, ey, kannst du ruhig... Hallo, Caro. Ich weiß, wieso dürfen nicht drin sein. Es tut mir leid, wir hatten die Auswahl. Hallo. Hallo, Julia. Ja. Wir hatten die Wahl zwischen amerikanischen Choreografen und dem Maskenraum. Wir wurden da rausgeschmissen, das ist unser Raum normalerweise. Ey, hier ist Julia Becker im Podcast-UFO. Herzlich willkommen. Julia Becker, hey. Möchtest du mal sagen, was du heute machst? Das darf ich nicht sagen. Okay, und ihr macht jetzt hier weiter? Du, wir müssen jetzt hier ein bisschen Haare machen, tatsächlich. Wie lange dauert das denn? Halbe Stunde? What? Aber wir kommen jetzt heute halt immer wieder hier. Ja. Wie lange haben wir aufgenommen? Was? Ihr arbeitet? 36 Minuten. Machen wir eine Pocket-Folge? Ja, wir können leider hier nicht weitermachen. Stefan erzählt gerade von seinem fantastischen Urlaub in Malediven. Auf den Malediven. Du kannst jetzt einfach nochmal alles erzählen, aber an Julia Becker. Ich glaube, man merkt das. Da waren da so Rochen und die waren einfach riesig. Und haben den Mund. Ja, ich weiß, ich habe auch eine Unterwasserkamera mitgenommen, habe dann tatsächlich die Wasserkamera. Das habe ich gar nicht gesehen. Wo können wir denn sonst hin? Ey, die gesamte Podcast-UFO-Hörerschaft wird euch beschimpfen. Möchtest du denn mal. Bei dir unseren Job machen? Aber möchtest du mal in eine Folge kommen, Julia? Ja, sehr gerne. Echt jetzt mal? Ich habe mich ein paar Mal eingeladen, du hast immer abgesagt. Okay, gut. Sehr gut. Dann haben wir doch hiermit die Zusage. Das fantastisch. Heißt, wir haben jetzt, manche Zuhörer haben gesagt, wir haben letzte Woche keine Folge aufgenommen, also diese Woche wieder zwei aufnehmen. Nein, ihr kriegt heute eine kurze, extra kurze Folge deswegen. Und wir machen, aber hier Zusage haben wir jetzt von Julia Becker, dass die im Start ist. Finde ich toll. Das heißt, aller Hass und alle Beschwerden bitte direkt an @hashcrab@juliabecker. Genau. Dass diese Folge so kurz war. Ansonsten vielen Dank natürlich für deinen fantastischen Reiseausblick. Was würdest du sagen, wie viele? Ich gebe 3 Sonnen von 80 Sonnen, aber dabei ist eine Sonne die beste Möglichkeit und 80 die schlechteste. Wie viele Muscheln? 2. 2 Muscheln, sagt Stefan Tietze, der Reiseexperte. Ja. Vielleicht ist das eine neue Rubrik, so dass wir ab und zu mal einfach Reiseziele besprechen. Ich finde auch, manchmal sollten wir so ein bisschen mehr Einblick in das geben, was wir sonst so machen, neben dem Podcast. Und dann können wir auch mal ein bisschen bewerten. Gut, das war das Podcast-UFO. Bis nächste Woche. Haut rein. Und wir heben ab. Das ist unangenehm, wenn wir das vor anderen Leuten machen. Ja, mega.